Einfluss gefehlt. Ich hab das alles mal zusammengezählt und dich Asi ausgewählt. Mit welcher Hand fang ich an? Lenke rechte Faust, komme dann als Rhymes und als Flows, bück dich und schaust dir an. Offene Schnürsenkel, vor denen du plan und stehst, weil du nicht verstehst. Weder Loyalität noch irgendeine Kreativität. An dem bist du schon, was kannst du schon? Außer Lügen, außer Kipps betrügen. Mann, wo bleibt die Kohle, die du mir noch schuldest? Auch bevor ich den Kasso Moskau hole. Mann, immer dieses Rumgeschwafel, ich hab die Schnauze voll von dem ganzen Rumgebrammel. Ich rechne heute mit dir Spacken ab und mache dich mit diesen Zeilen einfach platt. Du denkst, du bist der Einzige, der mir auf den Sack geht. Ha, leider weit gefehlt, da gibt's noch eine Menge. Doch wenn ich alle Namen erwähnen, würde ich die Namen sprengen. Dumm ist dieser Track auch nur auf dich ausgerichtet. Er soll dir klar machen, du wirst hier und jetzt von mir vernichtet. Du weißt, grundlos geht er nicht so ab. Doch du und dein Papa haben ihn so weit getrieben, er hat lang gespielt. Doch jetzt dreht er ab, jetzt dreht er mal richtig an. Grad am Ende hast du keinen Cut. Doch deine Fähigkeit hat jeder Satz. Sieh, dass ich erst ins Trap. Ich bring ihn halt nur weg, den Dreck ab zum Müll Natur. Was will ab jetzt deine Tour? Wenn du denkst, ich setz mich danach zur Ruhe. Hast du weit gefehlt? Ich hab noch lange nicht alles erzählt, was mich und meine Seele so quält. Mit dir bin ich fertig, setzen sechs, du Scheiße.